Es ist, als hätte Nanny es darauf angelegt, mich zu vernichten, muss sich der erfolgreiche Produzent Peter Dulles eingestehen. Wie konnte er diesem jungen Mädchen nur gestatten, in seiner Wohnung zu arbeiten? Wollen Sie nicht mit mir reden? Ich glaube nicht, dass ich dumm bin. Und ich würde gerne wissen, wie Sie darüber denken. Ich lernte Nanny Ordway auf einer von Lottie Marins Partys kennen. Es war der gewöhnliche Anfang einer Geschichte, die sich für uns alle zu einer Katastrophe auswachsen sollte. Das Geheimnis der Liebe ist größer als der Tod. What a difference a day made. 24 little hours. Ein fatales Fräulein von Patrick Quentin. What the sun and the flower. Mein lieber Peter, ich wusste doch, du würdest dich einsam fühlen. Ich wusste, du würdest da unten rumhängen, Trübsal blasen und an Susan denken. Meine Frau war mit ihrer Mutter nach Jamaika gereist und Lottie Marin hatte offensichtlich beschlossen, mein Leben als Strohwitwer in die Hand zu nehmen. Ich kannte Lottie schon seit Jahren vom Theater. Aber erst seitdem wir ihre Nachbarn geworden waren und ich als Produzent und Regisseur ihre neue Show betreute, zeigte sie uns gegenüber diese Anfälle schwärmerischer Vernarrtheit. Bist du sicher, dass du heute einen Drink willst? Soll ich dir nicht lieber einen Saft bringen? Lottie. Lottie war ein großer Star und außerdem ein Luder und eine Nervensäge. Aber sie war nicht mit Absicht so. Ihr Problem war, sie wünschte sich sehnlichst, dass man sie liebte. Hatte aber nie gelernt, sich entsprechend zu verhalten. Du weißt natürlich am besten, was für dich gut ist. Lottie, seine Frau ist mit ihrer Mutter weg, nicht mit einem anderen Mann. Brian Mullen, Lottis neuester Ehemann, war das Beste, was ihr je widerfahren konnte. Er hatte ein wunderbar unbeschwertes Naturell, verfügte über alle männlichen Standardeigenschaften, ausgenommen einem erkennbaren Ehrgeiz, und verstand es, Lottie jederzeit daran zu erinnern, wie wundervoll sie doch war. Ich habe noch mal nachgedacht, Peter. Glaub mir, der Strich im dritten Akt ist nicht gut. Ich kann doch nicht zum Sofa gehen, ohne etwas zu sagen. Auch Gordon Ling gehörte zu den besonders heftig schauspielenden Schauspielern. Er hatte in unserem Stück nach langer Zeit wieder einmal eine größere Rolle bekommen und kämpfte entschlossen um jede Silbe seines Textes. Nach dem Gespräch mit ihm fühlte ich mich elend. Manchmal verabscheute ich das Theater einfach. Wollen Sie nicht mit mir reden? Ich glaube nicht, dass ich dumm bin. Und ich würde gerne wissen, wie Sie darüber denken. So lernte ich Nanny Ordway kennen. Das junge Mädchen, weder besonders hübsch noch auffällig gekleidet, saß still in einer Ecke und schien nicht zu der übrigen Gesellschaft zu gehören. Meine Mutter hat immer gesagt, dass ein Mädchen, das bei einer Party nach 30 Minuten noch niemanden gefunden hat, mit dem es sich unterhalten kann, genauso gut wieder gehen und sich erschießen kann. Ist Ihre halbe Stunde schon um? Oh ja, schon lange. Mit mir hat sich noch kein Mensch unterhalten. Irgendwelche Leute haben mich mit hierher genommen, aber sie sind, weil bedeutende Leute, schon wieder gegangen. Ich hoffe, Sie sind kein bedeutender Mensch. Ich heiße Peter Deleuze. Oh mein Gott. Wieso? Sie sind doch Produzent oder irgendwas schrecklich Großes beim Theater. Und Sie sind der Mann von Susan Deleuze, nicht wahr? Sie ist wunderbar, sie ist die schönste Schauspielerin, die ich je gesehen habe. Und wer sind Sie? Arbeiten Sie auch beim Theater? Oh, du liebe Güte, nein. Da bin ich aber erleichtert. Was treiben Sie? Ich stehe auf, ich esse, ich gehe ins Bett. Keine erkennbaren Beiträge zum Lebensunterhalt? Nicht sehr erkennbar. Eigentlich bin ich, nehme ich mal an, Schriftstellerin. Aber ich habe noch nichts veröffentlicht. Wie alt sind Sie? 19. Nein, das ist gelogen, 20. Ich versuche so zu tun, als hätte ich die 20er noch nicht erreicht, denn bis dahin soll man ja schon was zu Wege gebracht haben. Ich weiß. Mozart schrieb eine Oper, als er noch 12 war. Aber es stimmt. Man kann nicht einfach nur erwachsen werden. Man muss Talent zeigen. Und das ist manchmal fürchterlich deprimierend. Gibt es hier nur diese scheußlichen Drinks? Ich komme um vor Hunger. Ich fürchte ja. Lottie bietet auf ihren Partys nie was zu essen an. Ach. Lassen Sie uns doch vorhin gehen, dann entkommen wir dieser öden Party. Sie meinen in ein Lokal? Ja. Und was ist mit Ihrer Frau? Die ist verreist. Ach so. Nein, nicht ach so. Ich gehöre nicht zu den Ehemännern, die plötzlich entdecken, dass ihre Frauen sie nicht verstehen. Gut, ich komme gerne mit. What a difference a day makes. There's a rainbow before me. Der Abend mit Nene Ordway war amüsant. Wie lange hatte ich schon nicht mehr spät in der Nacht Hamburger gegessen und war zu Fuß durch die Straßen von Manhattan gelaufen. Ich fühlte mich die ganze Zeit großartig, war beinahe euphorisch. Kann ich Sie mal anrufen? Seien Sie nicht albern. Ich bin doch bloß eine Laune. Aber am nächsten Morgen hatte ich das 20-jährige Mädchen eigentlich schon wieder vergessen. Also wer war dieses Mädchen? Welches Mädchen? Mit dem du dich gestern von der Party weggestohlen hast. Hast du mich deshalb zum Frühstück zitiert? Nene Ordway, ein Gast von dir. Ich habe sie nicht eingeladen. Du, Brian? Habe ich was, Liebes? Gestern Abend ein Mädchen namens Nene Ordway eingeladen. Ich glaube nicht, dass ich sie kenne. Müsste ich? Was hast du mit ihr getrieben? Also, Lotti, was soll das werden? Ich habe sie zu einem Hamburger eingeladen. Und wir haben über Susan gesprochen. Susan ist erst ein paar Stunden weg. Schick ihr doch ein Telegramm. Komm sofort zurück. Peter hat sich eine Geliebte genommen. Sei nicht albern. Wirst du das Mädchen wiedersehen? Klar. Aber nur, wenn sie sich Reizwäsche besorgt. Wenn Lotti nicht so ein Theater gemacht hätte, hätte ich Nene mit Sicherheit nicht angerufen. Aber als am nächsten Tag diese Strichmännchenzeichnung mit der Post kam, ein Mädchen am Telefon, darüber in einer Sprechblase eine Nummer, verabredete ich mich mit ihr zum Abendessen. Sie wohnte im East Village bei einer Freundin und bestand darauf, für mich zu kochen. Sehen Sie? So leben unbedeutende Menschen. Jetzt setzen Sie sich ins Wohnzimmer. Trinken Sie ein Glas Wein. Ich bin gleich fertig. Eine Küche, ein Wohnzimmer mit einer Schlafcouch, viele Bücher und eine Staffelei. Ihre Freundin war ausgegangen. Schon nach ein paar Minuten wusste ich nicht mehr, was ich hier sollte. Ich kam mir albern vor und war froh, dass ich Nene genauso wenig attraktiv fand wie bei unserer ersten Begegnung. Ich habe Gordon schon erklärt, warum ich diese Kürzungen haben will. Wimmeln Sie ihn ab, Miss Mills. Eine junge Frau ist draußen. Sie behauptet, sie hätten ihr gestern eine Rolle in Star Rising angeboten. Unsinn, die Besetzung ist komplett. Wie heißt sie denn? Gloria O'Dream. Was? Nanny. Tut mir leid, das mit der Rolle sollte komisch sein, war es aber wohl nicht. Wie geht es Ihnen? Was ist mit Ihrem Manuskript? Es wurde abgelehnt. Oh. Die meinten, es sei okay, wenn man wie Somerset Maugham schreibt und auch wenn man wie Truman Capote schreibt. Aber es sei nicht gut, wie beide gleichzeitig zu schreiben. Ich war erleichtert, dass sie mich nicht bat, das Manuskript zu lesen. Aber warum war sie gekommen? 2 Wochen waren seit unserem gemeinsamen Abendessen vergangen. Seitdem hatte ich nicht mehr an sie gedacht. Ich finde es schön, wenn ein Mann und eine Frau Freunde sein können. Rufen Sie mich an. Wann immer Ihnen danach zumute ist, ja? Ich glaube, ich hätte Sie doch lieber in ein Restaurant führen sollen. Ich finde es süß, dass Sie für mich kochen. Ich dachte schon, Sie hätten mich vergessen. Susan hat mich auf die Idee gebracht. Ist sie zurück von ihrer Reise? Nein, sie hat mir geschrieben und sich nach Ihnen erkundigt. Sie haben ihr von mir erzählt. Warum nicht? Wie gefällt Ihnen das? Das Geheimnis der Liebe ist größer als das Geheimnis des Todes. Ist das von Ihnen oder von Somerset Capote? Es ist ein Zitat aus der Salome. Bitte ziehen Sie mich nicht immer auf, Peter. Meine Schreiberei ist kein Witz. Tut mir leid. Ihre Wohnung ist wunderschön. Wenn das meine Wohnung wäre, dann säße ich den ganzen Tag am Fenster und schriebe. Was für ein Unsinn habe ich doch geredet über das Armsein. Warum tun Sie es nicht? Was? Hier schreiben. Sie können am Vormittag kommen, wenn ich ins Büro gehe. Nein. Ich gebe Ihnen einen Schlüssel, dann sind Sie ganz unabhängig. Aber Peter, ich wollte nicht, dass Nene, Sie... Ich habe doch nur gemeint... Es würde mich wirklich freuen. Ich kam mir wahnsinnig großzügig dabei vor. Und das war es wohl auch. Jedenfalls erschien Nene Ordway die nächsten 10 Tage regelmäßig in meiner Wohnung. Bis auf witzige kleine Zeichnungen, die sie jeden Tag für mich daließ, merkte ich nicht viel davon. Lucia, dem Dienstmädchen, das auch für Lotti und Brian arbeitete, hatte ich gleich am ersten Tag $10 für die Extraarbeit gegeben und sie gebeten, Lotti von dem jungen Mädchen nichts zu sagen. Aber als ich einmal früher als sonst nach Hause kam, sah Brian mich mit ihr. Es war ihm sichtlich peinlich. Hoffentlich bekommen Sie jetzt keine Schwierigkeiten. Wieso? Naja, seine Frau war damals so verärgert, als sie mit mir von der Party wegging. Ach was, Es gibt nichts zu verheimlichen. Da fällt mir ein, wollen Sie mich begleiten? Ich habe 2 Karten für eine Premiere. Oh ja, gerne, aber... Ach, ich habe nichts anzuziehen. Was? Ich meine, ich kann doch nicht so gehen. Sie war genauso schlank wie meine Frau. Also bot ich ihr, ohne darüber nachzudenken, ein Kleid von Susan an. Das Theaterstück enttäuschte mich. Wieder einmal ging es um unerfüllte Liebe und Ehekrieg. Aber Nanny war hinterher gar nicht zu bremsen. Ihre neue Geschichte sollte Das Geheimnis der Liebe heißen. Und nun schien sie sich als Expertin zu fühlen. Susan hatte also einen Freund und Sie lieben sie noch genauso wie vorher? Warum denn nicht? Schließlich könnte mir das auch passieren. Wirklich? Wenn ich eine Frau kennenlernen würde, die genauso attraktiv und faszinierend wie Susan wäre. Oh. Jetzt gucken Sie mich nicht so an, Nanny. Eine solche Frau gibt es nicht. Kurz darauf brach sie auf. Sie hatte es plötzlich eilig, bestand darauf, ihre Schreibmaschine mitzunehmen, weil sie dringend noch arbeiten musste. Ich dachte mir nichts dabei. Am nächsten Morgen weckte mich der Anruf von Susan. Sie war vorzeitig abgereist. Schon am frühen Abend sollte ich sie vom Flughafen abholen. Ich war überglücklich. Am Nachmittag musste ich noch ins Kino, um mir einen Schauspieler anzusehen. Aber dann war es endlich soweit. Wir küssten uns, alberten rum, erzählten uns im Taxi die Neuigkeiten. Nur Nanny vergaß ich zu erwähnen. Was soll denn die Musik? Glaubst du, dass Lotti irgendeine fürchterliche Begrüßung inszeniert hat? Es ist wahrscheinlich nur Nanny. Nanny? Ach, du meinst dieses Mädchen, Nanny Ordway? Ich habe ihr erlaubt, hier zu arbeiten, während ich im Büro bin. Sie hat nur ein trübseliges Zimmer im East Village. Aber wieso? Ich meine... Wahrscheinlich bin ich ein Idiot. Ich erkläre es dir später. Ist das Ihre Schreibmaschine? Ja. Sie wird im Bad sein. Was ist denn das? Das Geheimnis der Liebe ist größer als das Geheimnis des Todes. Das? Das ist bloß eine dieser Zeichnungen, die Nanny gerne macht. Wie seltsam. Es war die Art von Scherz, die Nanny für geistreich hielt. Auf der Zeichnung war ein Mädchen abgebildet, das sich erhängt hatte. Darunter, mit Schreibmaschine geschrieben, das Salome-Zitat. Ich nahm die Koffer und trug sie ins Schlafzimmer. Susan folgte mir. Dort fanden wir Nanny Ordway. Sie hing an dem metallenen Mittelstück des Kronleuchters. What a difference a day made. 24 little hours. Bought the sun and the flowers. Sie ist tot, oder? Ich glaube schon. Susan, Ich gehe schon. Susan, willkommen daheim, mein Engel. Hallo, Susan. Oh nein. Schnell zu uns nach oben auf ein Glas Champagner, ja? Bevor ich ins Theater muss. Und dann esst ihr beide mit Brian zu Abend. Lotti. Okay? Was ist mit Lotti, dir? Ist was passiert? Wir können jetzt nicht. Wir... Wo ist denn eigentlich Peter? Geh, Lotti. Peter? Bitte geh. Das Mädchen. Oh mein Gott. Es ist Peters kleines Mädchen. Das arme Geschöpf hat sich umgebracht. Lotti, bitte hör auf, Lotti. Ach, du, Peter, du hast dir den Kopf verdreht. Du hast mit ihr gespielt. Du... Halt den Mund! Lotti, es ist spät. Du musst ins Theater. Ach Gott, das Theater. Wie soll ich denn jetzt Theater spielen? Ich denke, ein Schauspieler lässt sich nichts anmerken. Aber wie könnte ich dich in dieser furchtbaren Situation... Allein lassen? Du musst dir keine Sorgen machen. Ich werde der Polizei kein Wort sagen. Och Gott, nein, sie war noch ein solches Kind. Bitte geh jetzt. Tu nichts Unüberlegtes, Peter, wenn die Polizei da ist. Ich bitte dich, ja? Ich komme gleich nach der Vorstellung wieder her. Kopf hoch, Peter. Susan, es tut mir so leid. Sei nicht töricht. Sag mir einfach nur die Wahrheit. Die Wahrheit? Ich habe mich ein paar Mal mit ihr verabredet. Ich gab ihr den Wohnungsschlüssel, erlaubte ihr, hier zu arbeiten. Ich nehme an, dass ich irgendwelche dummen väterlichen Gefühle entwickelt habe. Aber das war alles. Susan, ich bin... Hat sie sich in dich verliebt? Mein Gott, nein. Sie ließ es jedenfalls in keiner Weise erkennen. Wir sprachen andauernd über dich. Und die Zeichnung? Sie ließ mir immer so kleine Zeichnungen da. Lotti hat auch mal eine gesehen. Du weißt ja, wie neugierig sie ist. ob die Polizei dem Glauben schenken wird. Machen Sie das oft, dass Sie jungen Frauen, die Sie kaum kennen, den Wohnungsschlüssel geben? Inspektor Barnes, zwischen Nanny Ordway und mir war nichts. Ich hätte es Ihnen gesagt. Es wäre ja wohl kein Verbrechen, mit einem Mädchen geschlafen zu haben, das sich umgebracht hat. Können Sie sich denn, abgesehen von einer nicht erfolgreichen Affäre mit einem verheirateten Mann, irgendein anderes Motiv für diesen Selbstmord vorstellen? Ich weiß nicht. Ich kannte sie ja kaum. Vielleicht hatte sie, was ihr Schreiben betraf, den Mut verloren. Aber sie ist in ihrer Wohnung gestorben, Mr. Duluth. Oder glauben Sie, dass die Bedingungen im East Village für das sich erhängen genauso ungünstig sind wie für das Schreiben? Es mag ja für Sie so aussehen, aber ich schwöre... Sie müssen nichts beschwören. Sie haben ja unmissverständlich klargemacht, dass Sie die Wahrheit sagen. Ich nehme an, Sie haben nichts dagegen, mich zum Revier zu begleiten und dort eine Aussage zu machen. Natürlich nicht. Inspektor, warum wollten Sie wissen, wo mein Mann heute Nachmittag gewesen ist, wenn es doch Selbstmord ist? Es ist doch Selbstmord, oder nicht? Ich denke schon. Allerdings ist es noch zu früh, um sicher sein zu können. Wo seid ihr gewesen? In Miss Mills winziger Wohnung. Wir haben die ganze Nacht auf euch gewartet. Wir wollten nicht in der Wohnung bleiben, das ist doch verständlich. Ihr hättet bei uns schlafen können. Brian hatte schon die Betten gemacht. Lotti, was willst du? Ich habe es eilig. Habt ihr schon die Zeitungen gelesen? Diese Schmierblätter. Du musst dir keine Sorgen machen. Im Theater waren gestern alle meiner Meinung. Natürlich hast du nichts mit diesem grässlichen Mädchen gehabt. Es ist schrecklich, dass sie dir das angetan hat. Einfach rücksichtslos. Du, stell dir vor, Gordon Ling ist vor Aufregung im ersten Akt zweimal hängen geblieben. Peter? Sind Sie bereit, Ihre Aussagen von gestern zu unterschreiben? Selbstverständlich. Im Lauf der Nacht ist Ihnen nichts Neues mehr eingefallen? In der Nacht habe ich geschlafen. Nanny Ordway nicht. Sie war in der Leichenhalle. Miss Amberley, bitte setzen Sie sich. Das ist Mr. Duluth. Mhm. Sie haben mit Miss Ordway in der 13. Straße gewohnt und waren mit ihr befreundet, nicht wahr? Ja. Was hat sie Ihnen über Mr. Duluth erzählt? Alles. Dass sie sich in ihn verliebt hat und er sich in sie. Was? Sie hat es mir immer wieder gesagt, viele Male. Es machte ihr schrecklich zu schaffen, dass er verheiratet war. Nanny gehört nicht zu denen, die Spaß daran haben, etwas kaputt zu machen. Aber er redete ihr ein, er brauche sie, er wolle sich sogar scheiden lassen. Das ist nicht wahr, das ist... Bitte, Mr. Duluth. Hören Sie, ich kenne Miss Amberley nicht, ich habe sie noch nie gesehen. Und ich weiß nicht, ob sie böswillig ist oder nur einfältig. Auf jeden Fall ist jedes Wort gelogen. Ich habe Nanny gewarnt, aber wie soll sich ein Mädchen wie Sie gegen so ein Klump Männerfleisch durchsetzen? Dieses Mädchen ist verrückt. Sehen Sie das denn nicht? Miss Amberley, bitte schildern Sie noch mal den Abend vor Nannys Tod. Ich schlief schon, als sie nach Hause kam. Aber mitten in der Nacht bin ich aufgewacht und da sah ich sie wie ein Geist auf ihre Maschine einhämmern. Sie muss seit Stunden dort gesessen haben. Ich dachte damals gleich, jetzt ist es passiert. Jetzt hat er ihr gesagt, dass er sich nicht scheiden lässt. Und Sie sind der Ansicht, dies könnte der Grund für ihren Tod am nächsten Tag gewesen sein? Natürlich. Deshalb hat sie sich umgebracht. Aber das ist nicht wahr. Danke, Miss Amberley. Das ist für den Moment alles. Holen Sie sie zurück, Inspektor. Lassen Sie mich mit ihr sprechen. Sie ist eine Neurotikerin, eines dieser Mädchen, die einen Hass auf Männer haben. Tatsächlich? Ich habe noch eine Überraschung für Sie. Guten Morgen, Mrs. Coletti. Danke, dass Sie gekommen sind. Morgen. Lucia. Mr. Deluce, ich schwöre, ich habe nichts gesagt. Ich habe es Ihnen doch versprochen. Es war meine Schwester. Sie schwatzt den ganzen Tag. Sie ringt. Ihre Schwester hat mir nur berichtet, was Sie ihr erzählt haben. Vielleicht macht es die Sache leichter, wenn ich die Aussage Ihrer Schwester einfach mal vorlese. Sie hat Folgendes zu Protokoll gegeben. Diese Miss Ordway ist eine ganz schamlose. Lucia hat mir erzählt, dass sie sie einmal überrascht hat, wie sie am späten Vormittag noch im Bett von Mr. Duluth lag und schlief, im Pyjama von Mrs. Duluth. Nun, Mrs. Coletti, entspricht das der Wahrheit? Haben Sie Miss Ordway im Schlafzimmer von Mr. Duluth gefunden oder nicht? Ja, es stimmt. Ehrlich, Mr. Duluth, ich wollte Ihnen keine Schwierigkeiten machen. Sie muss verrückt gewesen sein. So viel zu Ihrer Wahrheitsliebe. Wollen Sie jetzt immer noch Ihre Aussage unterschreiben? Da ist er ja. Lotti, jetzt geh und lass uns allein. Euch allein lassen? Der Einzige, der hier allein gelassen werden sollte, und zwar mit Hilfe des Gesetzes, ist Mr. Duluth. Es sei denn, du möchtest jeden Morgen kleine Mädchen in deinem Bett liegen und sie jeden Abend an deinem Kronleuchter hängen sehen. Es war höchst lehrreich, mein liebster Peter, auch mal Lucias Schwester kennenzulernen. Du hättest auch in sie $10 investieren sollen, um deine billige Affäre geheim zu halten. Ach, halt doch den Mund, Lotti. Den Mund halten? Da versuch du nur, mir den Mund zu verbieten. Susan, ich flehe dich an, hör nicht auf seine schmutzigen Rechtfertigungen. Raus mit dir, Lotti. Nur keine Bange. Ich mach schon, dass ich hier rauskomme. Dass ich dir einmal vertraut habe. Dass ich mich gestern im Theater so für dich eingesetzt habe. Susan, Liebes, komm rauf zu uns, ja, sobald alles geregelt ist. Ist die Sache auf dem Revier abgeschlossen? Davon gehe ich aus. Der Autopsiebericht liegt allerdings noch nicht vor. Inspektor Barnes kennt natürlich die Geschichte von Lucia und ihrer Schwester. Ja. Und du hast keine Erklärung dafür? Nur die, dass sie verrückt war. Susan, ich weiß nicht. Vielleicht wollte sie mal sehen, wie das so ist, wenn man in einem großartigen Bett liegt, in einem so teuren Schlafanzug. Als ich ihr das Kleid von dir geliehen habe, hat sie... Hast du ihr was? Habe ich das nicht gesagt? Ich habe sie einmal ins Theater mitgenommen. Es war schon spät. Keine Zeit mehr für sie, nach Hause zu gehen und sich umzuziehen. Ja, und da habe ich ihr erlaubt, eines deiner Kleider anzuziehen. Ich verstehe. Wahrscheinlich einen ganz schönen Schlamassel angerichtet zu haben. Oh ja. Und was für einen? Das ist aber noch nicht alles. Barnes hat mir die Zimmergenossin von Nanny vorgestellt, eine Miss Amberley. Sie behauptet, Nanny hätte ihr erzählt, dass ich mich in sie verliebt habe und dass ich ihr versprochen habe, mich scheiden zu lassen. Dass du... Ist das alles? Ja. Und Inspektor Barnes wird dich nicht mehr behelligen? Er würde, wenn er könnte. Er hat gesagt, dass Nanny zu der Zeit gestorben ist, als ich angeblich im Kino war. Ich mag ihn nicht. Susan, kannst du mir glauben? Ich mache es dir nicht zum Vorwurf, wenn du es nicht kannst. Ich möchte nicht wie Lotti sein. Wenn ich dir nicht mehr vertrauen kann, wem dann? Susan, Liebes. Lass uns irgendwo hingehen. Ich halte es in der Wohnung nicht mehr aus. Ich bin müde. Ich möchte mich bald hinlegen. Natürlich, Schatz. Ah, da seid ihr ja. Macht euch wegen Lotti keine Gedanken. Sie beruhigt sich wieder. Was mich angeht, zum Teufel mit Nanny Ordway. Solche Mädchen gibt's. Übergeschnappt, völlig übergeschnappt. Susan, lass es nicht an Peter aus. Schon gut, Brian. Wir sind beide müde. Keine Sorge, ich lasse euch in Ruhe. Soll ich heute Frühstück machen? Was hast du? Lies. Was ist das? Ein Brief von Nanny Ordway. Meine liebe Susan... Ich werde Ihnen nicht alle Einzelheiten mitteilen. Peter und ich verliebten uns ineinander. Eine wundervolle Weile lang waren wir beide in der Lage, sie zu vergessen. Aber Sie, meine liebe Susan, sind es, die am Ende den Sieg davon getragen hat. Es ist vorbei. Ich werde Peter nie wiedersehen. Es ist mir klar geworden, als wir gestern über Kevin sprachen. Ich fühle, dass Sie es sind, zu der er in Wahrheit gehört. Sie müssen ihn dahin bringen, dass er es auch glaubt. Ihre Nanny Ordway. Lügen. Lauter wahnwitzige Lügen. Lügen? Lügen? Der Brief klingt nicht verrückt, auch nicht rachsüchtig, nur ehrlich. Sie lässt mich bezahlen. Wofür denn? Wenn ich das wüsste. Vielleicht dafür, dass ich mich nicht in sie verliebt habe. Ich denke, sie war nicht in dich verliebt. Und Kevin? Wie hat sie von Kevin erfahren? Du musst über ihn gesprochen haben. Ja, das stimmt. Eines Abends erwähnte ich seinen Namen. Ach, du hast seinen Namen erwähnt. Übrigens, meine Frau hatte mal einen Geliebten. Susan, ich... Nein, lass mich. Ich hab's versucht. Gott weiß, dass ich es versucht habe. Aber ich kann nicht bleiben. Ich mache dir nichts zum Vorwurf, aber ich kann nicht bleiben. Wo willst du hin? Ich weiß nicht. In irgendein Hotel vielleicht. Ich muss allein sein. Wenigstens ein paar Tage. Wo ist sie? Brian sagt, er hat euch mit einem Koffer rausgehen sehen. Fort. Wohin? Das werde ich dir nicht verraten. Du musst dich ja grässlich fühlen. Wohl wahr. Nimm's nicht so schwer. Das sagst ausgerechnet du. Peter, ich bin auch Susans Freundin. Wenn so etwas geschieht, muss ich zuerst an die unschuldige Seite denken. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass ich mich gegen dich wende. Ich habe eben erst zu Brian gesagt, Susan ist stark. Sie kann für sich selbst sorgen. Aber Peter wird furchtbar nervös und total kaputt sein. Er braucht seine Freunde. Er kann nicht so... Mach, dass du rauskommst, Lotti. Das sagst du mir? Nach allem, was ich für dich getan habe? Was zum Teufel hast du denn für mich getan? Ich habe die Schnauze voll von deiner Einmischerei. Du bist ein blödes, fieses Weibsbild und es ist mir scheißegal, ob ich dich jemals wiedersehe. Ja? Liza Mills hier. Wie geht es Ihnen? Miserabel. Ich weiß. Susan hat mich angerufen. Sie hat mir alles erzählt. Ich habe versucht, sie umzustimmen, aber es ist mir nicht gelungen. Peter... Sie können es ihr nicht zum Vorwurf machen. Natürlich nicht. Noch etwas. Dieser Inspektor Barnes war heute Nachmittag hier. Er stellte eine Menge Fragen. Wann genau sie aus dem Kino zurückgekommen seien, ob ich von Nannys Zeichnungen wüsste. Was? Ich war ein bisschen beunruhigt. Hatten Sie nicht gesagt, der Fall sei geklärt? Es ist, als hätte dieses Mädchen es darauf angelegt, mich zu vernichten. So verrückt kann sie doch gar nicht gewesen sein. Peter, was bedeutet das mit Barnes? Dass er nicht mehr an Selbstmord glaubt und wahrscheinlich mich für den Mörder hält. Das ist doch absurd. Ich muss was unternehmen. Ich kann nicht einfach nur rumsitzen und warten, dass man mich verhaftet. Sie? Was wollen Sie denn hier? Ich möchte mit Ihnen sprechen. Das geht nicht. Das ist ganz unmöglich. Mein Bruder ist gerade aus Boston gekommen. Was ist Claire? John, das ist Mr. Duluth. Was wünschen Sie? Ich möchte mit Ihrer Schwester sprechen. Nein. Kommen Sie herein. Oh, John. Bitte, Claire. Ich möchte mit ihm sprechen. Das macht die Dinge auch nicht schlimmer, als sie schon sind. Die Sache ist komplizierter, als Sie denken. Ich habe Nanny geliebt und sie gebeten, mich zu heiraten. Was? Sie wollten sie? Ja. Wann war das? Vor ein paar Wochen. Um genau zu sein, an meinem Geburtstag. Da habe ich sie gefragt. Und sie hat ja gesagt. Weder ja noch nein. Sie hat mich gebeten, ein wenig zu warten. Warum? Ihretwegen natürlich. Sie hoffte immer noch, sie würden sich scheiden lassen. An dem Tag habe ich sie dazu gebracht, sich mir anzuvertrauen. Ich hatte ja schon so einen Verdacht. Und sie hat es zugegeben. Sie hat zugegeben, dass sie den Ehemann einer bekannten Schauspielerin liebt. Hat Nanny Ihnen auch diese Lügen über mich erzählt? Nein, ich wusste nichts von Ihnen. Bis mir Claire heute alles gesagt hat. Sie war verrückt. Geisteskrank. Sie hat sie genarrt. So wie sie mich und ihre Schwester genarrt hat. Das ist eine Lüge. Eine dreckige, ekelhafte Lüge. Ja, das ist eine Lüge, Mr. Duluth. Ich möchte gern glauben, was Sie sagen, aber ich kann nicht. Wenn ich hier sitze und Sie anschaue, dann könnte ich... Ich könnte... John! Sie hätten mich nicht hereinlassen sollen. Es tut mir leid. Sie haben auch Ihre Probleme. Sie sind hergekommen, um Fragen zu stellen. Bitte fragen Sie. Können Sie mir den Namen von jemandem nennen, der Nanny ebenfalls gekannt hat? Nein. Nanny ist ganz zufällig in unser Leben getreten. Wir kannten keine ihrer sonstigen Freunde und ihre Eltern sind schon lange tot. Wo haben Sie sie kennengelernt? In einem Lokal hier im East Village. Wie hieß es doch gleich, Claire? Was hat das schon zu besagen? Ja, Sylvias, an der 10. Straße. Sie arbeitete dort als Bedienung. Als Bedienung? Wir kamen ins Gespräch. Es ging irgendwie um Henry James. Es war ihr Lieblingsautor. Und ich hatte ein Buch von ihm dabei. Später hat sie sich dann an unseren Tisch gesetzt. Und sie war anders als die anderen Mädchen. Intelligenter. Sensibler. John, warum quälst du dich seinetwegen? Lass mich, Claire. Hilft Ihnen das, Mr. Duluth? Ach, helfen! Bitte erzählen Sie weiter. Naja, sie kam immer wieder zu uns an den Tisch. Wir waren beide von ihr beeindruckt. Am nächsten Abend gingen wir wieder hin. Diesmal sprach sie von sich. Sie erzählte uns, dass sie mit einem anderen Mädchen zusammen in einem möblierten Zimmer wohnt. Was für ein Mädchen? Das weiß ich nicht. Es war für sie sehr unpraktisch. Noch bevor der Abend vorüber war, hatte Claire ihr angeboten, doch zu ihr zu ziehen. Nanny war furchtbar zögerlich. Sie mochte es gar nicht, wenn man ihr einen Gefallen tat, aber wir konnten sie überreden. So wie ich sie überreden konnte, meinen Wohnungsschlüssel anzunehmen. Wie bitte? Ach, erzählen Sie weiter. Ich kam oft zu Besuch aus Boston. Normalerweise bin ich ein bisschen schüchtern. Aber bei ihr war das anders. Sie gehörte nicht zu den Mädchen, die machen, dass man sich klein vorkommt. Sie schien mich zu mögen. Und sie interessierte sich für unsere Familie, die schon seit etlichen Generationen in Boston lebt. Nanny war ein guter Mensch. Viel zu gut für mich. Ich hätte wissen müssen, dass sich viel anregendere Männer für sie interessieren würden. Ja, das ist eigentlich alles. Gibt es noch etwas, was Sie meine Schwester fragen wollen? Das glaube ich nicht. Danke, Mr. Amberley. Sie sind sehr freundlich gewesen. Es tut mir leid, dass ich mich nicht besser beherrschen konnte. Hört euch diese Gentlemen an. Wie ist es eigentlich, wenn man ein solcher Charmeur ist, Mr. Duluth? Sie kennenlernen heißt, sich in sie verlieben, oder? Pech, dass man sie am Ende doch durchschaut. So wie ihre Frau. Was ist mit meiner Frau? Oh, nichts. Nur, dass sie heute Nachmittag hier war. Die Arme. Sie wollte ja so gerne an ihre Theorie glauben, dass Nanny verrückt war. Aber als sie von ihr wegging, war sie ohne jede Illusion. Das kann ich Ihnen versichern. Pech. Ich fürchte, jetzt haben Sie keine Frau mehr. Brian, ich habe schon geglaubt, die Polizei. Was willst du so früh? Ich bin noch gar nicht angezogen. Peter, Lottie tobt vor Wut. Sie will den Vertrag brechen. Das kann sie nicht. Im Falle der Erkrankung schon. Sie lässt sich einen Attest schreiben. Ich mische mich ja nicht gerne ein, aber du kommst besser mit drauf und sprichst mit ihr. Du meinst, ich soll sie um Verzeihung bitten? Kommt nicht in Frage. Peter, sie meint es nicht so. Sie steigert sich nur in was rein. Natürlich. In Wirklichkeit ist sie ein Herzchen. Ist Susan wirklich ausgezogen? Ja, das ist sie. Wo steckt sie? Warum willst du das wissen? Ich möchte nicht, dass Lottie es erfährt. Ich werde es ihr nicht sagen. Ich dachte nur, vielleicht gehe ich mal hin und rede mit ihr. Zum Teufel auch, meinst du, ich fühle mich bei alledem wohl in meiner Haut? Du wirst sehen, Susan wird sich weigern, mit mir zu sprechen. Wenn Lottie 2 Wochen ausfällt, sind sie pleite. Sie müssen mit ihr reden. Nein. Benachrichtigen Sie das Ensemble. Mein Stolz ist mir im Moment wichtiger. Ich muss Ihnen noch was sagen. Ich war bei Inspektor Barnes. Der Abschiedsgruß von Nanny Ordway ist eine Fälschung. Sie waren bei Barnes? Warum? Ich wollte mal sehen, ob ich ein bisschen rumschnüffeln kann. Also, ein Handschriftenexperte hat festgestellt, dass die Zeichnung von dem erhängten Mädchen gar nicht von Nanny Ordway stammt. Das spricht natürlich für Mord. Außerdem habe ich ein Telefongespräch mitbekommen, das Barnes mit einem Dr. Schwartz geführt hat. Es ging um die Autopsie. Der Inspektor war ganz aufgeregt und sagte am Ende, also gut, ich rufe Sie um 5 Uhr an, um Ihr letztes Wort zu hören. Das hört sich ganz so an, als sei es wirklich Mord gewesen. Peter, wenn der Inspektor die Bestätigung von den Medizinern hat, dann wird er wird Sie festnehmen. Vielleicht heute noch. Warum sagen Sie denn nichts? Vielleicht ist die Sache mit dem Mord ja auch ein Rettungsanker für mich. Was? Wie meinen Sie das? Ich habe sie nicht umgebracht. Natürlich nicht. Also war es jemand anders. Jemand anders ist für ihr Unglück verantwortlich. Und dieser andere ist kein Geist, so wie Nanny Ordway, sondern ein reales Wesen. Aber danke, Miss Mills. Besser, Sie gehen jetzt ins Büro zurück. Wer ist da? Ich verstehe Sie so schlecht. Barnes! Na, wie sieht es aus, Dr. Schwartz? Gibt es Neuigkeiten? Ach, Inspektor, ich wollte Sie gerade anrufen. Sie haben recht mit dem Einschnitt am Hals. Die junge Frau ist erdrosselt und später erst aufgehängt worden. Und noch etwas. Ja? Sie war schwanger. Schwanger? In der 5. Woche. Also, das war es. Sie war gar nicht verrückt, im Gegenteil. Wieso verrückt? Schon gut. Wahrscheinlich hat Ihr sauberer Regisseur Hang zu einem Skandal gehabt. Schnappen Sie sich ihn. Von unserer Seite ist jetzt alles hieb- und stichfest. Sind Sie von der Polizei? Nein. Ich arbeite seit Wochen nicht mehr bei Silvias. Die Bar hat dicht gemacht. Ich weiß. Wie sind Sie auf mich gekommen? Der Mann in dem Laden nebenan hat mich zu Ihnen geschickt. Sie sind Peter Deleuze. Ich habe Ihr Bild in der Zeitung gesehen. Haben Sie Nanny gekannt? Natürlich. Würden Sie mir dann bitte helfen? Sie stecken in der Klemme, was? Ja. Nanny hat keinen Selbstmord begangen. Sie ist umgebracht worden. Klar, habe ich mir gleich gedacht. Warum? Nanny und sich umbringen? Die war viel zu beschäftigt. Womit? War beschäftigt damit, weiterzukommen, nach oben. Schon am ersten Tag, an dem sie im Club arbeitete, habe ich sie durchschaut. Wie sie sich immer an alle rangeschmissen hat, an Silvia, an die anderen Mädchen oder diese Amberleys. Wie war das mit denen? Sie hat den Namen in einem Buch über die führenden Familien des Landes entdeckt. Wahrscheinlich sind die ziemlich reich und da gibt's auch einen unverheirateten Bruder, hat sie gesagt. Und als die beiden bei uns auftauchten, hat Nanny sie bedient, obwohl es gar nicht ihr Tisch war. Am nächsten Tag ist sie bei ihnen eingezogen. Das war's also. Prominente Leute. Alles, was ein Bankkonto hatte, ans große Geld rankommen, das war Nanny. Sie hat sie auch einfangen wollen, oder? Wahrscheinlich. Dachte ich mir. Berühmter Regisseur. Für Nanny kein Problem. Sie hielt sich für Miss Unwiderstehlich. Und? Was ist passiert? Wahrscheinlich kam sie irgendwann zu dem Schluss, dass es ihr doch nicht gelingen würde. Deshalb schaltete sie um. Auf Erpressung? Sie war schwanger. Von Ihnen? Du liebe Güte, nein, aber es sollte wohl so aussehen. Das ist also der Grund, warum Sie sie umgebracht haben. Ich habe sie nicht getötet. Aber die Polizei denkt, Sie hätten es getan? Deshalb wollte ich mit Ihnen sprechen. Nanny hatte einen Schlüssel von meiner Wohnung. Sie muss jemanden dorthin mitgenommen haben. Wahrscheinlich den Vater des Kindes. Er muss sie getötet haben. Kennen Sie irgendeinen Mann, der in Ihrem Leben eine Rolle gespielt hat? Nur Mr. Amberley. Und sonst? Was ist mit dem Mädchen, mit dem sie mal ein Zimmer geteilt hat? Das war ein Mann, kein Mädchen. Wie bitte? Ich habe ihr mal was vorbeigebracht und da hat mir ein Mann aufgemacht. Ihr Onkel, sagte sie. Sie wollte nicht, dass es jemand wusste. Er war schon älter, aber an den Namen erinnere ich mich nicht mehr. Und die Wohnung? Das weiß ich noch. 38. Straße, East 38. Danke, Anne. Sie wissen gar nicht, wie Sie mir geholfen haben. Gordon? Peter? Gordon Ling. Sie wohnen hier? Ja, natürlich. Was wollen Sie denn hier? Was für eine Frage. Ich bin wegen Nanny Ortweg gekommen. Aber die Polizei war gerade erst da. Inspektor Barnes. Er hat es auch herausbekommen. Was? Das mit Nanny und mir. Ich meine, dass sie meine Nichte war. Ihre Nichte? Sie war nicht? Aber Sie dürfen mir nicht böse sein. Ich habe versucht, das Richtige zu tun. Erzählen Sie. Nanny kam vor einem Jahr hierher, um sich einen Job zu suchen. Ihre Eltern sind schon lange tot, also nahm ich sie bei mir auf. Aber ein Mann hat auch gern sein eigenes Leben. Sie wusste das und nach ein paar Monaten zog sie zu dieser Amberley. Warum sind Sie nicht zur Polizei gegangen, als Sie von Ihrem Tod erfuhren? Ich hatte meine Gründe. Ich meine, ich wusste ja noch nicht, dass sie ermordet worden war. Das habe ich erst von Inspektor Barnes erfahren. Und dass sie schwanger war? Das wusste ich schon vorher. Barnes glaubt, dass ihr Liebhaber sie umgebracht hat. Wissen Sie, wer ihr Liebhaber war? Ja. Ehrlich, Peter, für mich war es in Ordnung, dass Nanny noch einen Schlüssel zu meiner Wohnung hatte. Ich lebte mein Leben und ich ließ sie das ihre leben. Sie besuchte mich ein paar Mal in der Garderobe, aber das war alles. Haben Sie Nanny zu dieser Party bei Lotti mitgenommen? Was für eine Party? Oh, nein, ich habe sie nur dort getroffen. Es war auch erst danach, dass mir auffiel. Ich meine, die Sache mit den Vorstellungsnachmittagen. Vorstellungsnachmittage? Dass immer jemand in die Wohnung kam, wenn ich Vorstellung hatte am Nachmittag. Ich habe sie gefragt und da hat sie es mir erzählt, dass sie einen Freund hat. Und es Gründe gäbe, warum sie ihn nicht zu Miss Amberley mitnehmen könne. Ich habe es dabei belassen. Ich bin nicht der strenge Onkel. Ich habe mich für sie gefreut. Peter, Ich hätte es nie erfahren, wenn Nanny nicht an dem Tag vor ihrem Tod zu mir gekommen wäre und... Und was? Und mir alles erzählt hätte. Sie war in einem entsetzlichen Zustand, ganz außer sich. Sie weinte. Sie bat mich, ihr zu helfen. Sag mir seinen Namen, sagte ich. Ich werde zu ihm gehen. Er muss dich heiraten. Ja, und dann hat sie ihn mir gesagt. Ich verstehe. Ehrlich, Peter, ich hätte nie, auch nur im Traum, daran gedacht, dass Sie es sein könnten. Es war mir schrecklich unangenehm und ich habe an jenem Abend eigentlich nicht mehr viel unternommen. Am nächsten Tag kam dann Lotti ins Theater und da erfuhr ich es. Ich dachte, wenn ich zur Polizei ginge, wem brächte das was? Es würde Nanny auch nicht mehr helfen. Und Peter, der stets an mich gedacht hat... Ist immer noch ein Regisseur, auch wenn er Ihre Nichte verführt haben sollte. Aber ich wollte ja nur... Sie sind also wegen mir nicht zur Polizei gegangen. Ja, so ist es. Aber heute haben Sie Inspektor Barnes alles erzählt. Nicht gerne, ehrlich nicht. Aber dann sagte er mir, es sei Mord gewesen und man könne in Schwierigkeiten geraten, wenn man beim Mord Beweismaterial zurückhält. Okay, Gordon. Ich kann dazu nur zweierlei sagen. Ich hatte nie etwas mit Nanny Ordway. Und ich habe sie nicht umgebracht. Natürlich nicht. Ich habe nie geglaubt, dass Sie es getan haben. Schon gut, Gordon. Zu dumm, dass Sie nicht schon eher bemerkt haben, dass Nanny jemanden in die Wohnung mitbrachte. Bevor ich Sie auf dieser Party kennengelernt habe. Wieso? Wie meinen Sie das? Aber natürlich. Sie? Was wollen Sie schon wieder? Ich will, dass Sie mir helfen. Ich soll Ihnen helfen? Sie wissen natürlich, dass Nanny ermordet worden ist. Ermordet? Barnes sucht bereits nach mir. Wenn Sie mir nicht sagen, was ich wissen will, dann werde ich eben noch einen zweiten Mord begehen. Was wollen Sie wissen? Ihr Bruder hat Nanny an seinem Geburtstag einen Heiratsantrag gemacht. Aber Sie sagten, Sie hätten schon vorher den Verdacht gehabt, dass sie einen Geliebten hat. Ja, natürlich. Wochen vorher. Wann hat Ihr Bruder Geburtstag? Am 2. Oktober. Und noch am selben Tag hat sie sich Ihnen anvertraut? Ja. Meinen Namen hat sie aber erst sehr viel später genannt, nicht wahr? Na und? Dafür hat Nanny sie beschrieben. Der Mann einer berühmten Schauspielerin, hat sie gesagt. Der Mann einer berühmten Schauspielerin? Das hat sie gesagt? Sind Sie schwer von Begriff? Nein. Barnes denkt wirklich, du hättest sie umgebracht? Ja. So ein Idiot. Du glaubst mir? Sei nicht albern. Du und einen Mord begehen. Außerdem wärst du nie so blöd, jemanden in deiner eigenen Wohnung abzumorsen und ihn an deinen eigenen Kronleuchter zu hängen. Liebling, wirst du mir je verzeihen können? Susan, ich weiß, wer es getan hat. Ich weiß, wer der Mörder von Nanny Ordway ist. Du weißt es. Nanny hat Gordon öfter in der Garderobe besucht. Und wir wissen ja jetzt, dass sie ständig auf der Jagd nach prominenten Leuten war. Gordon hat sie nicht zu Lottis Party mitgebracht. Wer sonst, wenn nicht jemand aus dem Theater? Und als Nanny Miss Amberley gestand, einen Geliebten zu haben, 4 Tage bevor sie mich kennenlernte, sagte sie, es sei der Mann einer berühmten Schauspielerin. Willst du damit sagen? Du meinst, es war... Brian. Natürlich, Brian ist es gewesen. Aber Brian hat die ganze Zeit versucht, uns zu helfen. Vielleicht sein schlechtes Gewissen. Ich werde gleich zu ihm gehen. Vielleicht kann ich ihn weichkriegen. Und du rufst Lotti an, hol sie aus der Wohnung, sag, dass du sie brauchst. Sie wird sofort angerannt kommen. Und wenn Barnes dort auf dich wartet? Das Risiko muss ich eingehen. Lotti ist nicht da. Susan hat angerufen. Da hat sie ihren Nervenzusammenbruch vergessen und ist zu ihr. Ich weiß. Tut mir leid, dass ich bei Susan nichts ausrichten konnte. Ich hab's versucht. Schon gut. Ich wollte mal unter 4 Augen mit dir reden. Ja. Was hast du auf dem Herzen? Ich habe gerade mit Gordon gesprochen. Gordon? Gordon Ling? Er weiß über dich und Nanny Bescheid, Brian. Er hat herausbekommen, dass du es bist, den sie in seine Wohnung mitgenommen hat. Ja, ich war sicher, dass er darauf kommen würde, früher oder später. Er hat es doch nicht Lotti erzählt, oder? Nein. Gott sei Dank. Ich bin froh, dass du es weißt. Ich hätte es dir schon lange sagen sollen, aber ich hatte eine Todesangst davor, dass Lotti Wind davon bekommen könnte. Und ich dachte mir, Peter hängt eh schon drin. Du erzählst es mir besser mal. Dann bist du nicht sauer auf mich? Erzähl. Ja, also, Nanny hat mich im Theater angesprochen. Wir haben uns zum Essen verabredet, dann ein paar Mal getroffen. Weißt du, es ist manchmal nicht einfach, mit Lotti verheiratet zu sein. Und dann, ich weiß eigentlich bis heute nicht, wie es angefangen hat. Du brauchst es mir nicht zu glauben, aber ich war Lotti nie untreu. Und Nanny, sie hat sich plötzlich so verändert. Sie sprach nur noch davon, dass sie mich liebt, dass sie verrückt nach mir ist. Irgendwann sagte sie, ich müsste es Lotti erzählen, ich müsste mich scheiden lassen. Ich war entsetzt, wusste mir nicht zu helfen. Ich verdanke Lotti doch alles, ohne sie besäße ich keinen Cent. Als Nanny dann unbedingt auf Lottis Party wollte und dich dort kennenlernte, habe ich mir nichts dabei gedacht. Auch nicht, als sie von irgendeinem Plan sprach. Und dann, das alles bleibt doch unter uns, nicht wahr? Gewiss, Brian. Okay, okay, ich werde mich besser fühlen, wenn alles raus ist. Also, an dem Tag, an dem sie starb, rief Nanny mich gegen Mittag aus deiner Wohnung an. Glücklicherweise war Lotti beim Fotografen. Sie sagte, sie hätte eine wunderbare Neuigkeit für mich. Ich solle sofort runterkommen. Als sie mir alles erzählte, konnte ich es kaum glauben. Ich dachte, sie hätte den Verstand verloren. Sie erzählte dir, wie sie mich verschaukelt hat, oder? Ja, und dass sie schwanger war. Sie sagte, wenn's soweit ist, drohe ich ihm mit einer Klage. Er wird nie und nimmer vor Gericht gehen. Ich werde eine schöne Summe verlangen, dann haben wir genug Geld und du kannst dich scheiden lassen. Als ich ihr sagte, dass ich auf keinen Fall bei einer so fiesen Intrige mitmachen würde, hat sie mir gedroht, alles auffliegen zu lassen, zu Lotti zu gehen, sogar zur Presse. Ich habe sie gebeten, mir etwas Zeit zu lassen. Bis 3 Uhr, sagte sie. Bis dahin müsse ich mich entschieden haben. Lotti, bitte. Nicht zum Narren halten wollen. Also wirklich. Was soll das, Peter? Was hast du vor? Es tut mir leid, es hat nicht geklappt. Nein, das hat das ganz und gar nicht. Ich habe Susan nur anschauen müssen, da habe ich schon gewusst, Lotti, irgendwas... würdest du wohl so gut sein und gehen? Gehen? Wessen Wohnung ist es hier wohl? Bitte, Lotti. Brian, was geht hier vor? Nichts, es ist nichts, es... Wer ist denn das jetzt? Brian, mach auf. Inspektor Barnes? Guten Abend. Inspektor Barnes? Was um Himmels Willen machen Sie denn hier? Ich fürchte, ich bringe keine guten Nachrichten. Nanny Ordway hat sich nicht das Leben genommen, Miss Marin. Sie ist ermordet worden. Mord? Was für ein Blödsinn. Das ist kein Blödsinn. Mr. Mullen, wir haben in Ihrer Abwesenheit ein Mikrofon installiert. Ich habe alles mit angehört, was Sie Mr. Duluth erzählt haben. Was? Ein Mikrofon? Hier? Sie sind unterbrochen worden, Mr. Mullen. Sie sollten Ihre Geschichte jetzt zu Ende erzählen. Sie sollten erzählen, wie Sie um 3 Uhr hinuntergegangen sind und Nanny Ordway getötet haben. Getötet ich? Aber das stimmt nicht. Ich bin ja gar nicht hinunter. Nanny hat noch mal angerufen. Was hat sie gesagt? Sie hat wieder auf mich eingeredet. Ach, Lotti, wenn ich es dir doch nur gesagt hätte. Und dann? Ich bin ein ziemlicher Feigling. Ich bin auf ihre Vorschläge eingegangen. Ich dachte, ich könnte dadurch Zeit gewinnen. Und wirklich, Nanny war zufrieden. Sie legte auf und ich habe sie nie wieder gesehen. Sie sind verrückt, wenn sie glauben, ich hätte sie umgebracht. Aber wenn sie es nicht waren, wer hat es dann getan? Der? Er? Da! Da steht der Mörder von Nanny Ordway. Peter Duluth ist es gewesen. Ich habe es die ganze Zeit gewusst, aber... Ich Närrin wollte ihn schützen. Peter war es nicht. Ich wollte ihm die neuen Fotos vorbeibringen. Als ich vor seiner Tür stand, habe ich laute Stimmen gehört. Ihn und das Mädchen. Sie haben sich gestritten. Peter sagte immer wieder, ich werde es dir heimzahlen. Sind Sie bereit, das unter Eid auszusagen? Selbstverständlich. Das würde ich Ihnen aber nicht raten. Ach, nein? Ich rate nie zu Meineid. Sie können Mr. Duluth gar nicht um 3 in seiner Wohnung gehört haben, weil er nämlich um 3 im Kino war. Sein Alibi ist heute bestätigt worden. Bestätigt? Ja. Dann hat sie diese Geschichten über Peter nur erfunden? Ich fürchte, ja. Du bist ein Miststück. Lass es gut sein, Susan. Mr. Mullen, hiermit sind Sie festgenommen. Nein. Ich rate Ihnen, keine Schwierigkeiten Nein. zu machen. Meine Leute sind Nein. draußen. Er war es nicht. Woher wollen Sie das wissen? Er hat es nicht getan. getan? Weil Sie selbst Nanny Ordway umgebracht haben. Als Sie nach Hause kamen, hörten Sie Ihren Mann telefonieren. Sie waren neugierig, Sie nahmen den Hörer des zweiten Apparates ab und hörten, wie Nanny Ordway sagte, dein Platz ist bei mir und deinem Kind. Und Sie hörten Ihren Mann sagen, ja, ich werde mich um die Scheidung bemühen. Das genügte Ihnen. Sie legten auf, gingen nach unten, Sie sprachen mit Nanny Ordway, sagten ihr, sie soll ihren Mann in Ruhe lassen, aber die hat Ihnen bloß ins Gesicht gelacht. Es ist sein Kind, das ich bekomme. Sie waren wütend, verletzt. Nannys Halstuch lag dort. Sie nahmen das Halstuch. Sie haben es ihr... sag ich. Brian. Ich habe es gewusst. Wochenlang habe ich gewusst, dass es da jemanden gab. Aber ich hatte keine Ahnung, dass sie es war. Diese intrigante, durchtriebene kleine Nutte. Du gehörst mir, Brian. Du bist alles, was ich habe. Du gehörst mir. Kommen Sie jetzt, Miss Maren. What a difference a day made. 24 little hours. Bought the sun and the flowers. Nanny Ordway hatte für ihre Opfer wie eine Spinne zarte, hinterhältige Netze gesponnen. Und Lottie Marin, die geniale Schauspielerin, hatte sie getötet, weil keiner ihr etwas wegnehmen durfte. Es dauerte ein paar Tage, bis es in mich zurückkehrte, das wunderbare Gefühl, dass das Leben ganz gewöhnlich laufen konnte, dass ein Tag nichts weiter als ein Tag war, dass man am Morgen aufwachte, sich zum Frühstück setzte, zur Arbeit ging, dass man keine Angst zu haben brauchte. Tut mir leid, Mr. Duluth. Ich muss mich bei Ihnen für einiges entschuldigen. Wie sind Sie auf Lottie Marin gekommen? Nach dem Gespräch mit Gordon Ling war es nicht mehr so schwer. Mr. Mullen konnte ich mir schlecht als Mörder vorstellen. Mrs. Marin dagegen... Und dann haben wir durch einen Zufall herausbekommen, dass die Zeichnung von dem erhängten Mädchen von ihr war. Durch eine ihrer Telefonkritzeleien. Lottie hat mal eine von Nannys Zeichnungen gesehen. Sie muss sich daran erinnert haben. Es sollte wie Selbstmord aussehen. Es ist dir ja auch fast gelungen. Was für Vorwürfe sie dir gemacht hat. Und wie sie mich angefleht hat, mich von dir scheiden zu lassen. Sie hat sie eben sehr gut gespielt. Die Rolle der unschuldigen besten Freundin. Ja, Lottie Marin war eine großartige Schauspielerin. Das ist sie noch. Warten Sie ab, bis sie beim Prozess auftritt. Ich wette, wenn sie mit ihrer Verteidigung fertig ist, jubeln ihr die Geschworenen zu. My yesterday was blue day. Ein fatales Fräulein von Patrick Quentin. Deutsch von Jobst Christian Rojan. Es spielten Nanny Ordway, Sascha X, Peter, Bodo Primus, Susan, Donata Höffer, Lottie, Rita Russek, Brian, Achim Wolf, Gordon Ling, Peter Fricke, Inspektor Barnes, Peter Fitz, Miss Amberley, Imogen Kogge. In weiteren Rollen Frauke Pohlmann, Käthe Koch, Achim Buch, Gerd Götschow und Carla Valerius. Schnitt Steffen Brosig. Ton Dietmar Hagen. Regieassistenz Stanka Kosseva. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1998.